Im Rahmen der Maßnahmen, die der nationalsozialistische Staat ergriffen hat, um die Jugend zu einer wahrhaft politischen Haltung, das heißt zu dem Bewusstsein dauernder Verantwortung gegenüber Volk und Staat zu erziehen, steht mit an erster Stelle der Reichsarbeitsdienst. Von allen jungen Deutschen beiderlei Geschlechts wird hier gefordert, dass sie ein halbes Jahr lang ihre Arbeitskraft dem Volk zur Verfügung stellen und Dienst für die Volksgemeinschaft tun. Jungen und Mädchen müssen durch diese Arbeitsschule gehen, denn der nationalsozialistische Staat braucht nicht nur Männer, die sich zu jeder Zeit ihrem Volke verantwortlich fühlen, sondern auch Frauen, die einsatzbereit und tapfer im Leben stehen, die um die Lebensgesetze und Lebensnotwendigkeiten dieses Volkes wissen und die bereit sind, ihr Leben nach den Gesetzen des Volkes zu gestalten. Deshalb verlangt der Staat heute auch von den Mädchen, dass sie sich ein halbes Jahr dem Volksganzen zur Verfügung stellen, und dass sie dort Dienst tun, wo der Staat ihre Arbeitskraft im Augenblick braucht. Freilich sind Arbeitseinsatz und Dienst der Arbeitsmeiden völlig anders als der der Arbeitsmänner. Während der Arbeitsdienst für die männliche Jugend den Boden bearbeitet, um Deutschland die Unabhängigkeit und Brotfreiheit zu sichern, leistet der Arbeitsdienst für die weibliche Jugend Dienst am deutschen Menschen, und zwar an den Müttern und deren Kindern. Auch das Leben in den Lagern des Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend ist anders geartet als das in den männlichen Lagern und in jeder Beziehung der weiblichen Art gemäß. Aber es steht hier wie dort unter den Gesetzen von Treue, Gehorsam und Kameradschaft. Und hier wie dort gilt das gleiche Erziehungsziel, das im Gesetz über den Reichsarbeitsdienst festgelegt wurde, mit den Worten: Der Reichsarbeitsdienst soll die deutsche Jugend im Geiste des Nationalsozialismus zur Volksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung, vor allem zur gebührenden Achtung der Handarbeit, erziehen. Der Einsatz des Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend gilt der überlasteten Frau und Mutter, die wirtschaftlich nicht in der Lage ist, sich eine voll bezahlte Hilfskraft zu halten. Er erfolgt vorwiegend auf dem Lande, in den bäuerlichen Notstandsgebieten Mittel- und Süddeutschlands und in den Neubauerngebieten des Ostens. Unzählige Kleinbauern und Siedlerfrauen gibt es hier, deren Arbeitstag täglich 14 bis 16 Stunden beträgt. Neben der Betreuung ihrer Kinder und der Hausarbeit muss für Stall und Vieh gesorgt werden. Mit dem Mann zusammen muss die Feldarbeit getan werden. Und oft muss nebenbei auch ein Gutteil der Arbeitskraft in den Aufbau der Neusiedlung gesteckt werden. Alle diese Frauen haben oft Jahre hindurch tapfer und selbstverständlich diese Arbeit getragen. Eine fremde Hilfskraft war ja nicht zu bezahlen. Aber es war schon so, dass ihre Kräfte dabei schneller verbraucht wurden, dass bei alledem noch viel Arbeit unerledigt blieb und dass vor allem nie ein Stündchen für die Kinder übrig blieb, deren Pflege und Betreuung man sich so gerne gewidmet hätte und deren Erziehung wohl der Hand der Mutter bedurfte. An dieser Stelle setzt nun die Hilfsarbeit des Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend ein.